Für die deutschen Unternehmen läuft das Russlandgeschäft schlecht. Das Handelsvolumen ist im ersten Halbjahr 2015 um über 30% zurückgegangen. Davon sind alle Industriebereiche betroffen. An einer Umfrage der deutsch-russischen Auslandshandelskammer und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages haben sich 158 Unternehmen beteiligt, die in Russland Geschäfte machen. Über 80% der befragten Unternehmen beurteilen die wirtschaftliche Lage dort als schlecht. Die Wirtschaftssanktionen allein hätten allerdings nicht zur Verschlechterung der Situation geführt, sagt Rainer Seele, Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer. Ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes habe es bereits vorher gegeben. Gleichwohl würden die Sanktionen die Krise aber verstärken. Am heftigsten wirken die Finanzmarktsanktionen, sagt Rainer Seele. Das heißt, gerade das Thema Finanzierung, Refinanzierung ist ein riesiges Thema. Und diese Finanzmarktsanktionen führen natürlich dazu, dass gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen in Russland hier sehr stark darunter leiden. Wir sehen einen sehr deutlichen Investitionsrückgang, der auch darauf zurückzuführen ist, dass eben diese Wirtschaftssanktionen in diese Richtung dann wirken. Aus Sicht der deutschen Unternehmen sei der Einbruch der Exporte nach Russland nach den Wirtschaftssanktionen aber signifikant. Seit dem Jahr 2000 hatte sich das Exportvolumen nach Russland mehr als verdreifacht. Jetzt ist es stark zurückgegangen, sagt Volker Treier, Geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. In Milliarden gesprochen im Jahr 2013. Waren das knapp 37 Milliarden, die deutsche Unternehmen nach Russland geliefert haben. Und wir werden in diesem Jahr so um die 20 Milliarden landen. Also schon fast eine Halbierung des Exportvolumens. Also ein wirklich regelrechter Einbruch. Von den russischen Importverboten profitiert jetzt vor allem die Türkei als Lieferant von Lebensmitteln. Die deutschen Unternehmen können die Verluste in Russland teilweise durch andere gut laufende Märkte kompensieren, besonders durch Geschäfte mit den USA oder mit China. Rainer Seele. Da sind ganz spannende Geschichten, dass Deutschland nach China liefert einige Produkte und die dann umetikettiert werden und als chinesische Produkte dann auf den russischen Markt den Weg finden. Ob das der effizienteste Weg ist für beide beteiligten Parteien, sowohl Russland als auch Deutschland, muss man natürlich schon hinterfragen. Die deutsch-russische Auslandshandelskammer unterstützt die Wirtschaftssanktionen nicht und warnt davor, sich weiter in eine Sanktionsspirale zu begeben. Grund dafür sei vor allem die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Energielieferungen aus Russland. Eine Lösung in der Ukraine-Krise sei für eine positive Wirtschaftsentwicklung dringend.